Aber den sachlichen Inhalt der Germania, woher hat Tacitus den geschöpft? Der Leser wird denken, dumme Frage. Wenn Tacitus über Germanien, über Beschaffenheit des Landes, über die Bewohner und ihre Sitten und Einrichtungen zu schreiben sich vornimmt, so wird er sich über diese Dinge eben genau erkundigt haben. Vielleicht hat er eine Reise nach Germanien unternommen, um sich an Ort und Stelle Informationen aus erster Hand zu holen? Fehlgeschossen, lieber Leser. Alle Germania-Forscher sagen uns, Tacitus ist nicht in Germanien gewesen. Er kann unmöglich in Germanien gewesen sein, sonst würde er nämlich auf keinen Fall solch einen Unsinn hingeschrieben haben, wie er nun einmal an vielen Stellen seines meisterhaften Kunstwerkes zu lesen steht. Auf Kenntnis aus eigener Anschauung weist nichts, konstatiert denn auch klipp und klar ein Forscher. Nun, dann wird sich Tacitus eben in Rom über die zu behandelnden Dinge erkundigt haben, meint der Leser. Möglichkeit zu Erkundigungen war ihm ja geboten durch Befragen römischer Offiziere, die in Germanien gewesen waren, oder durch Anfragen bei Händlern oder bei germanischen Gefangenen in Rom oder durch Briefe. Nun kommt die Überraschung wie ein Donnerschlag. Unser guter Autor hat sich auch in Rom nicht nach den Dingen erkundigt, über die er ein Buch schreiben wollte. Einige Forscher reden zwar noch davon, Tacitus müsse sich in Rom von Gewährsmännern Aufklärung geholt haben. Aber diese Annahme lässt sich glatt widerlegen, sobald man nur die in der Germania berichteten Tatsachen unter die Lupe nimmt. In der Tat beweisen ja auch die Untersuchungen neuerer Forscher immer deutlicher, dass der Mann, der die Germania zusammengeschrieben hat, sich nicht einmal in Rom über die Gegenstände seines Werkes bei Gewährsmännern erkundigt haben kann. Ich erinnere an das bereits mitgeteilte Urteil von Frahm hinsichtlich der staatsrechtlichen Begriffe in der Germania. Tacitus arbeitet ausschließlich mit einem Material, das von einer Feder in die andere geflossen war. Das heißt, Tacitus hat die ganze Materie der staatsrechtlichen Begriffe bei den Germanen aus Büchern und nicht aus mündlicher Belehrung. Als unser Autor über die staatsrechtlichen Dinge in Germanien schreiben wollte, was tat er da? Er ging nicht auf die Straße, um einen Gewährsmann um Auskunft anzuhalten, sondern er studierte Bücher über Bücher und was er darin über seinen Gegenstand von Vorgängern geschrieben fand, das schrieb er nach. Einmal mag das ja so vor sich gegangen sein, denkt der Leser. Aber im Allgemeinen muss doch Tacitus als gebildeter Mann mit 5 gesunden Sinnen sich mündlich oder brieflich nach den Zuständen in Germanien erkundigt haben. Es war ihm doch so bequem gemacht, einen Offizier oder Händler nach dergleichen Dingen zu fragen. Er brauchte nur auf die Straße zu gehen. Tacitus hat doch wirklich als Quästor, Volkstribun, Prätor und Prokonsul von Asien, was alles er gewesen sein soll, reichlich Gelegenheit, mit Leuten in Verbindung zu kommen, die ihm seinen Wissensdurst über Germanien stillen konnten. Aber das ist ja das Ungeheuerliche. Tacitus hat sich nicht erkundigt. Seine einzige Quelle waren Bücher und wieder Bücher. Was er auch über Germanien und seine Bewohner berichtet, er hat sich seine Kenntnisse aus Büchern zusammengeholt, dabei allerdings seine Büchertatsachen für seine Zwecke und nach seiner Laune zurechtgezimmert. Es ist so, wie Raschfahl sagt, Tacitus ist ein oberflächlicher und kritikloser Kompilator. Er klaubt aus seinen Büchern Tatsachen heraus und rückt sie in die seinen Intentionen entsprechende Beleuchtung. In seinen Beleuchtungseffekten zeigt sich unser Germania Tacitus allerdings als unübertrefflicher Künstler. Unser Künstler will uns beispielsweise von den Göttern der Germanen erzählen. Wie geht er vor? Er erkundigt sich, indem er auf die Straße geht und einen germanischen Gefangenen aufsucht. Er denkt gar nicht daran, sich auf diese einzig vernünftige Weise zu informieren, sondern er faselt sich zusammen, die Germanen hätten auch Merkur als Gott verehrt. und mehrere Forscher finden diese Beleuchtung eines germanischen Gottes mit römischem Glanz recht genial. Natürlich hätte Tacitus nur gemeint, die Germanen haben da irgendeinen Gott, der unserem Gott Merkur entspricht. Auf solche Entsprechung kommt es aber auch gar nicht an. Das große Rätsel heißt nämlich, warum nennt Tacitus diesen germanischen Gott nicht mit seinem germanischen Namen? Vergleiche anstellen konnte er ja dann noch, so viel er Lust hatte. Es ist ganz klar, unser Autor hat sich nach dem Namen der Gottheit nicht erkundigt. Er hat ein bisschen in den Tag hinein fantasiert. Ein Fachmann kommt denn auch zu der Einsicht, Tacitus setzt römische Götternamen, wie die Vergleichung sie ihm eingab, weil er die Deutschen nicht wusste. Und warum wusste er sie nicht? Weil er sich bei Gewehrsmännern, die es ihm leicht hätten sagen können, nicht erkundigt hat. Welche Materie man auch herausgreifen mag, immer stellt sich bei gründlicher Untersuchung heraus, unser Germania-Autor hat sich seine Kenntnisse der Dinge nicht aufgrund der Befragung irgendwelcher Gewehrsmänner angeeignet, sondern er hat sein Wissen aus Büchern zusammengesucht. So muss zum Beispiel die Forschung auf die Frage, woher die Angaben über die Ackerverteilung bei den Germanen stammen, antworten: Tacitus' Angabe enthält in sich unausgleichbare Widersprüche und ist vermutlich nichts anderes als eine Zusammenschweißung der Stelle Cäsars über die Sueben und einer unverstandenen Angabe über die Gewannanteile. Ein genialer Künstler ist der Germania-Verfasser in der Handhabung der doppelten und mehrfachen Buchführung, das heißt im geschickten Anbringen von Widersprüchen und Zweideutigkeiten. Es gibt in dem ganzen Buch kaum eine Angabe, die nicht an einer anderen Stelle im Buche derart modifiziert, kompliziert und neu beleuchtet wird, dass eine Umkehrung, Einschränkung des Vorhergesagten und meist ein Widerspruch zwischen den an verschiedenen Stellen berichteten Angaben herauskommt. Tacitus verwischt und verschleiert seinen Inhalt, urteilt Frahm.